الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. Wir sind letztens bis zum 15. Punkt angekommen, von den Eigenschaften der Munafikin, Eigenschaften der Heuchler. Wir haben also bis jetzt 15 ihrer Eigenschaften erwähnt, nachdem man also Eigenschaften, nachdem man die Munafikin erkennen kann. Allahu musta'an. Und wir haben gesagt, wir lernen diese Eigenschaften entdecken. Auf, damit wir selbst nicht in diesen Fehlern und so stecken bleiben, damit wir selber nicht diese Eigenschaften haben, an einer Seite, und auf der anderen Seite, damit wir die Munafikin durch diese Eigenschaften erkennen können. Allah subhanahu wa ta'ala hat uns befohlen, dass unsere Loyalität, unsere Wala, darf nur den Mu'minin sein. Und sobald wir jemanden mit solchen Eigenschaften finden, unsere Pflicht ist, dass wir uns von ihm lossagen. Und leider, viele Brüder verstehen das Wort Loyalität nicht. Viele Brüder wissen nicht, was Loyalität ist. Er kommt hier in die Moschee, hat Bart und so, aber geht zu und wieder betet bei denen. Das ist ein Zeichen, dass er nicht versteht, was Jama'a bedeutet. La hawla wa la quwwata illa billah. Viele Leute bekennen sich zu dieser Jama'a oder zu den Brüdern, allgemein in dieser Stadt oder allgemein auf diesem Kontinent, oder sie bekennen sich zu dieser Da'wah auf der ganzen Welt. Aber sie sind ständig mit diesen Ahlul Bidah zusammen, oder sehr oft auch mit Munafikin, sind sehr oft mit Kuffar zusammen. La hawla wa la quwwata illa billah. Wenn sie sich freuen, dann wollen sie ihre Freude mit Jahle und Kuffar teilen. Wenn sie traurig sind, dann laufen sie zu den Munafikin und zu den Ahlul Bidah rüber und so weiter und so weiter. Einer zum Beispiel der Eigenschaften von, nicht von Munafikin, sondern von Brüdern, die Loyalität nicht verstehen, die diese Al-Wala nicht verstehen. Einer von ihren Eigenschaften ist welche? Zum Beispiel, wenn er heiratet, dann macht er nicht mit uns Walima, sondern er geht und ladet seine Familie an, die alles in Kuffar, keiner von denen betet. Zum Beispiel, er geht mit denen Walima machen. Wer ist deine Jama'a? Die oder wir? Zum Beispiel, wer sind deine Brüder? Diese Familie von dir? Die sind nicht deine Brüder, das sind deine Feinde, Allahu Akbar. Keiner von denen betet. Alle haben sich von dem Propheten losgesagt. Und du gehst und feierst mit denen deine Walima. Das ist eine simple Sache. Jemand wird sagen, ich mache das wegen Dawa. Gut, wenn du das wegen Dawa machst, ist kein Problem, wieso sind die Brüder nicht dabei? Damit die Brüder dir bei der Dawa sind. Nein, du willst sie überhaupt nicht dabei haben, weil du dich für sie schämst. Verstehst du mich, Barakallahu fikum? Ja? Und noch viele andere Sachen. Leute, die jahrelang Vorträge hören, ihm bedeutet das überhaupt nichts, dass er zu Ahlul Bidah geht, zu den Sufis oder zu den Shia oder zu irgendeiner anderen Sekte, dass er zu denen geht und einfach in ihrer Moschee betet, hinter ihren Imamen und sowas. Das ist das Problem. Sie haben die Al-Wala nicht verstanden. Die Loyalität. Zu wem bekennst du dich? Mit wem bist du? Zu wem gehörst du? Wer sind deine Brüder? Wer sind deine Freunde? Wer ist deine Jama'a? All das kennen viele Brüder leider nicht. Und solange die Sache so ist, wird es auch keine Kraft in unserer Jama'a geben. Nein, die Kraft wird Allah subhanahu wa ta'ala auf eine echte Jama'a geben, auch wenn diese Jama'a aus drei Leuten besteht. Auch wenn diese Jama'a aus drei Leuten besteht, wird Allah subhanahu wa ta'ala ihnen Kraft und Unterstützung geben. Ja? Aber diejenigen, die nirgendwo dazugehören, ja? Oder besser gesagt, sie passen überall hin. Man kann sie mit alles mixen. Ja? Verstehst du nicht, Barakallahu fikum? Von so einem kannst du nicht viel erwarten. Er wird früher oder später wieder den Saf verlassen. Und wenn wir weg sind eines Tages, inshallah, jeder wird weggehen. Jeder von uns, inshallah, wird sterben. Und Allah wird neue Generationen bringen. Und immer weiter so. Wirst du diesen einen sehen, der sich einst gerettet hat? Er hat seine Haut gerettet. La hawla wa la quwwata illa billah. Er wird sich wieder anpassen an irgendeine andere Jama'a. حسبنا الله ونعم الوكيل لا حول ولا قوة إلا بالله. أيوة 5. Eigenschaft haben wir gesagt ist موالاة الكافرين. das Nehmen von Kuffar für seine Freunde, seine Helfer und Beschützer. Das ist eine von Eigenschaften von Heuchlern, von Munafikin, die sich als Muslime ausgeben, ja, aber in Wirklichkeit Kuffar sind. Sie lieben die Kuffar. Sie lieben, Kuffar sind ihre Freunde. Kafir ist ein Freund. Mit einem Kafir geht er fort. Mit einem Kafir ist er befreundet. Mit einem Kafir teilt er seine Freude und sein Glück und sein Unglück. Wenn er Probleme hat, ruft er einen Kafir an. Wenn dieser Kafir Probleme hat, ruft er ihn an, weil er weiß, er kann auf ihn zählen. Ja? Mu'minin haben da nichts zu suchen. Und sehr viele solche Leute finden wir heute. Er gibt sich aus als ein Muslim, aber alle seine Freunde sind Kuffar. Ja? Und wenn wir sagen Kuffar, dann meinen wir nicht Franz und Fritz und Josef und Stefan, sondern wenn wir sagen Kafir, dann meinen wir mit denen zusammen auch einen Hassan und Hussein und Mohammed, die nicht beten, die die Sunna nicht praktizieren, die La ilaha illallah verlassen haben. Hasbunallahu wa ni'mal wakeel. Also, und die nächste Eigenschaft ist Tarabbus bil Mu'minin. Sie wie soll ich das übersetzen? Tarabbus bil Mu'minin. Tarabbus bil Mu'minin bedeutet, sie schmieden Fallen für die Muslime. Sie stellen Fallen für die Muslime. Sie spionieren die Muslime aus. Sie versuchen die Muslime auszunutzen. Und all das im Namen von Kuffar. All das, damit sie dadurch den Kuffar gefallen, damit die Kuffar mit ihnen zufrieden sind. Allah subhanahu wa ta'ala sagt, Bashiril Munafikin bi anna lahum azaben alima. Überbringe den Munafikin die frohe Botschaft, dass auf sie eine schmerzhafte Strafe wartet. Alladhina yattakhidhuna al-kafirina awliya min dunil mu'minin. Diejenigen, die also außer den Mu'minin, sie nehmen die Kuffar als ihre Awliya, als ihre Freunde und Beschützer und Unterstützer. Yabtaghuna indahum al-izza, suchen sie denn den Stolz bei den Kuffar? Ja? Wallahi, ich kenne viele solche Leute. Ich kenne viele solche Leute, die sogar in die Moschee kommen und beten. Ja? Wieso will er nicht mit Brüdern zusammen sein, befreundet sein? Warum? Weil, was ist so schon Stolz in Bart? Was ist schon Stolz in einer Afghani-Kleidung oder in kurze Hose? Oder wo ist da der Stolz? Für einen Munafik ist das kein Stolz. Für einen Munafik ist Stolz, dass er mit Kuffar ist. Mit Kuffar. Mit Ungläubigen, mit Ahlul Bidah, das ist Stolz für ihn, dass er mit denen ist. Das ist für ihn Stolz. Aber nicht Muslime, das ist für ihn zurückgeblieben, das ist zurück. Schadi, alle schauen, alle Zeitungen schreiben über die, diese ganzen TV-Sendungen sprechen und reden über die und so weiter. Das ist, subhanallah, aber bei einem Mu'min ist Stolz wo? Bei Allah subhanahu wa ta'ala und bei seinen Propheten. Also in der Sunna des Propheten ist der Stolz. Und wo? Und bei den Mu'minin. La hawla wa la quwwata illa billah. Ein Mu'min, sobald er in eine Stadt kommt, was macht der Mu'min? Er sucht, wo sind die Brüder? Wo gibt es eine Moschee nach Ahli Sunna wal Jama'a? Wenn es nur einen gibt in der Stadt, ich suche ihn. Was sagt Allah über die Munafiki? Ich will doch kein Munafik sein. Dass Allah subhanahu wa ta'ala mich damit meint, wenn er sagt, Beshiril Munafikin bi anna lahum azaban alima, alladhina yattakhiduna al-kafirina awliya min dunil mu'minin. Überbringe den Munafikin, den Heuchlern, die Botschaft, dass auf sie eine schmerzhafte Strafe wartet, die Kuffar als ihre Freunde außer den Mu'minin nehmen. Sie nehmen den Mu'minin nicht als Freunde, sondern Kuffar. Ayyabtaghuna indahum al-izza, falillahi al-izzatu jami'a. فَلِلَّهِ الْعِزَّةِ سُبْحَانَ اللَّهِ. Wollen die den Stolz und Ehre bei den Kuffaren erreichen? Bei Allah ist der ganze Stolz. حَسْبُنَ اللَّهُ وَنِيَمَ الْوَكِيلُ. فَإِنَّ الْعِزَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا. Der Stolz und die Ehre ist bei Allah subhanahu wa ta'ala. الَّذِينَ يَتَرَبَّسُونَ بِكُمْ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ فَتْحٌ مِنَ اللَّهِ قَالُوا أَلَمْ نَكُنْ مَعَكُمْ وإن كان للكافرين نصيب قالوا ألم نستحوذ عليكم ونمنعكم من المؤمنين فالله يحكم بينكم يوم القيامة وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا. Allah subhanahu wa ta'ala sagt weiter also in dieser Aya, beschreibt die Munafikin und sagt, الَّذِينَ يَتَرَبَّسُونَ بِكُمْ, die euch ständig also von der Seite beobachten, na, und warten ab, was passiert in eurem Fall. Na? Zum Beispiel, wenn wir jetzt unsere Jama'a, und wir sagen ab jetzt unsere Jama'a, wir sagen, wir sind unsere Jama'a, wir sagen nicht mehr Jama'a diese, Jama'a diese, wir sind so, wir sind, nein, wir sind nicht der nicht auf La ilaha illallah so ist, wie die Salaf waren, der gehört nicht zu unserer Jama'a und fertig. Ganz einfach, weil die Leute, dass wir Zeit verschwenden, dass wir Allah muss dann Vorträge und versuchen etwas zu erreichen und versuchen etwas zu gründen mit Allahs Erlaubnis, dass die Leute endlich verstehen, was Jama'a bedeutet. Allahu Akbar. Ja? Das sind Worte, leere Worte. Zeitverschwendung. Nur die wenigsten wissen, was wirklich Loyalität bedeutet. Ja? Und wenn wir wirklich bei so einer Eigenschaft nur riechen, ja? Er wird als Munafik abgestempelt, wa yazanillah. الَّذِينَ يَتَرَبَّسُونَ بِكُمْ. Das sind die in eurem Fall, wenn es sich um euch handelt, die stehen auf der Seite und beobachten, was wird denn wohl passieren. Wir bekommen jetzt Probleme, sage ich mal, unsere Jama'a. Ein Munafik, er schließt sich nicht der Jama'a an und sagt, ich bin mit euch, egal was passiert. Wenn ihr getötet werdet, werde ich auch mit euch Shahid sein. Wenn ihr das Land verlassen müsst, dann gehe ich mit euch mit. Wenn man euch einsperrt, sperrt man mich auch ein. Wenn ihr hungrig sein solltet, bin ich mit euch. Wir sind eine Jama'a. Wir sind Sahaba. Wir sind Ansar. Wir sind Muhajirun. Wir sind die Jama'a von Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So denkt ein Mu'min, aber ein Munafik nicht. Er steht auf der Seite. Yatarabbas. Er schaut und wartet ab, was wird passieren. Wenn ihr gewinnt, dann kommt er. Ich war ja mit euch die ganze Zeit. Ich war ja der, habt ihr mich hier gesehen? So beschreibt ihn Allah subhanahu wa ta'ala im Koran. فَإِنْ كَانَ لَكُمُ الْفَتْحُ مِنَ اللَّهِ قَالُوا أَلَمْ نَكُنْ مَعَكُمْ. Wenn Allah euch den Sieg gibt, sie sagen, waren wir denn nicht mit euch mit? Wir waren ja mit euch. Ihr habt jetzt gewonnen. Allahu Akbar. Masha, nicht ihr, wir. Er sagt nicht ihr. Wir haben gewonnen. Masha'Allah, Tabarakallah. Und tut sich da, einschleichiger und so und glaubt, niemand hat das beobachtet. Wo warst du gestern? Wenn wir siegen, werden wir werden ihn gar nicht beobachten. Wallah. Wenn der Sieg kommt, wird man auf die Munafikin gar nicht mehr gucken. Der Prophet hat nie einen Munafik getötet in der Medina. Die Sahaba wussten, dass das Munafikin sind, subhanallah. Abdullah ibn Ubay und andere. Die kommen und sagen, ja Rasulullah, wollen wir denen nicht den Kopf abschlagen, abhacken? Ja? Was sagt der Prophet? Er sagt, nein, Wallah. Ich will nicht, dass die Leute sagen, Mohammed tötet seine Freunde. Weil wir wissen, dass er ein Munafik ist. Er ist unter uns. Aber wir wissen, er ist ein Heuchler. Aber die anderen wissen das nicht. Und die werden sagen, Mohammed hat schon begonnen, seine eigenen Leute zu erledigen, zu exekutieren. Was ist das? Er kämpft gegen die Quraysh. Die Muschrikin, er kämpft gegen die Juden, er kämpft gegen die Römer, er kämpft gegen die Perser. Gegen allen hat der Prophet Fronten eröffnet. Und jetzt tötet er seine eigenen Leute? Die Kuffar verstehen das nicht. Ja? Aber sie werden das ausnutzen, um gegen den Prophet zu reden. Oh, das ist eine Lüge, aber wir wissen, wie die Kuffar sind. Sie nutzen jede Lüge aus, um den Muslimen zu schaden. Ja? Und auch in diesem Fall, der Prophet sagt, ich will nicht, dass die Leute sagen, Mohammed tötet seine Freunde. Oder, dass sie sagen, der Mohammed tötet seine Helfer. Er kam nach Medina, sie haben ihn geholfen, haben ihn unterstützt, haben gemeinsam mit ihm gegen Kuffar gekämpft und jetzt tötet er sie. Ja? Versteht ihr mich, Barakallahu Fikum? Wer hat das gesagt? Abdullah ibn Ubay. In einem Kampf, als sie auf dem Rückzug waren, was hat er gesagt? لَيُخْرِجَنَّ الْأَعَزَّ مِنْهُ الْأَذَلِ. Ja? Der Stolze, der Starke wird aus Medina diese Schwachen vertreiben. Ja? Nationalismus, Rassismus. Weil die sind ja auch Medina, aus Medina, Abdullah ibn Ubay. Ja? Wenn wir zurückkommen, werden wir alle diese Leute, die aus Mekka gekommen sind, wir werden sie alle rausschmeißen. Der Prophet ist mit den Sahaban gekommen, die Muhajirun. Ja? Was hat er dann gesagt? Semmin kelbek ya'kulk. ja, tu deinen Hund richtig füttern, damit er dich am Ende beißen kann. Über wen hat er das gesagt? Über den Propheten und über die Sahaba. Subhanallah. Die haben genug in unserer Stadt. Dieser Munafik-Nationalismus. Und genau das werden wir auch sehen unter Leuten, wie er auf Muslime schaut, mit diesen hässlichen, nationalistischen Augen. Möge Allah ihm die Augen auskratzen. La haula wa la quwwata illa billah. Was will der Scheiner? Wer ist der? Er ist so, er ist ein Bosnier, er ist ein Türke, er ist ein Tschetschener, er ist ein Albaner. Was wollen die? Wer sind die? Die sind nichts. Ich bin. So schauen die auf. Subhanallah. Al-Muhim, dass wir jetzt nicht vom Thema ablenken. Der Prophet wusste, und wir sehen auch, dass manche solche Eigenschaften haben. La haula wa la quwwata illa billah. وإن كان للكافرين نصيب قالوا ألم نستحوذ عليكم ونمنعكم من المؤمنين ولن الكفار gewinnen wenn die Kuffar die Muslime besiegen was werden die Munafikin sagen die sind die ganze Zeit auf der Seite gestanden und haben beobachtet wer will gewinnen was wird passieren wie wird sich die Lage entwickeln wenn die Kuffar gewinnen oder wenn sie einen großen Anteil bekommen Nasib ist ein Anteil dann werden sie sagen wir haben euch die ganze Zeit unsere Unterstützung gegeben, wir haben euch verteidigt und wir haben euch vor den Mu'minin beschützt. Wir haben die ganze Zeit den Mu'minin versucht abzureden, nicht angreifen, lasst sie. Wir haben euch die ganze Zeit einen Gefallen getan. Sie schleimen sich bei den Kuffar ein. Wallahi, so sind auch unsere Munafikin in unserer Zeit. Die stehen und warten. In den arabischen Ländern. Immer sind sie so gewesen. In den arabischen Ländern. Jetzt zum Beispiel, in Syrien gibt es Gruppe von Munafikin, sie stehen auf der Seite. Na? Am Anfang waren sie klar auf der Seite von Assad. Jetzt aber sehen sie, dass die Rebellen werden immer stärker. Und sogar der ganze Westen will sogar die Rebellen mit Waffen unterstützen. Türkei will seine eigene Armee einsetzen. Na? Die Munafikin denken sich, wir stellen uns neutral und beobachten das. Ja? Sollte Hafiz al-Assad doch gewinnen, wir werden sagen, ja, das ist diese Khawarij, diese Ekfirion, die sollen wir alle erledigen. Aber wenn die Muslime gewinnen morgen, dann werden sie sagen, richtig, dieser Tür Tagut, dieser Tagut, den hätte man schon vor Jahren die Meinung sagen sollen. In Ägypten das Gleiche. Schujuch mit solchen Werten, Brüder. Ja? Sie sagen, dieser Aufstand gegen den Husni Mubarak ist verurteilt auf wie sagt man das? Das ist der wahre Niedergang. Die werden alle niedergemetzelt, die werden verlieren. Und das ist Haram und darf nicht auf den Herrscher. Ja? Und jetzt, woher dieser Kafir verloren hat, ja? Was sagen sie? Sagen, ja, Mashallah, Scharia, Islam, Da'wa, Salafiyya. So sind die Munafikin. La haula wa la quwwata illa billah. Hasbunallahu wa ni'mal wakeel. Einer der Eigenschaften von den Munafikin huwa al-ittifaku ma ahli al-kitabi zid al-mu'minin. Diese Munafikin, sie werden sich immer urschnell einig mit den Leuten der Schrift gegen Muslime. Sie setzen sich auf einen Tisch. Ha? Ein Munafik, der sich als Muslim ausgibt, und dann sind da die Ahlul Kitab, die Leute der Schrift, Juden, Christen, dann gibt es eine Debatte und. Die werden sich vielleicht uneinig bei vielen Sachen, aber wenn es sich um Mu'minin handelt, sind sie sich immer einig. Immer. In Somalien. Mit wem? Die Murtadin, ha? Die Kuffar, die Munafikin in Somalien. Mit wem schmieden sie Pläne gegen Muslime? Mit wem? Mit Christen. Das meine ich. Ja? In Irak. Wer kämpft gegen Muslime? Die Schia zusammen mit Amerikanern gegen Muslime. Sie sind sich einig. In Afghanistan. Wer kämpft gegen Muslime? Munafikin zusammen mit Amerikanern. Wer kämpft in Tschetschenien gegen Brüder? Kuffar, Kadyrov und seine Armee, Ungläubige. Ungläubige Kuffar kämpfen zusammen mit Christen. Gegen wen? Gegen Muslime. In Jemen. Wer kämpft gegen die Muslime in Jemen? Diese Murtadin, Munafikin, mit den Christen zusammen gegen. Ja? Immer so. Wieso kann in Palästina, sage ich mal, Wieso kann in Palästina nicht ein Muslim Herrscher sein? Oder Führer? Oder? Geht nicht! Ja? Sobald unter den Muslimen einer kommt mit einem, wie sagt man das, mit einer sauberen Idee, wer ist der, der ihn erledigt? Die Juden? Nein, die Palästinenser selber. Die Munafikin, Hamas, Kuffar, diese Stinkerten. Die Hamas erledigen. Warum? Weil wir sind uns einig. Wir haben einen Friedensvertrag, wir haben ein Abkommen und der darf nicht irgendeiner kommen und jetzt. Subhanallah. So sind die Munafikin. Sie werden sich ganz schnell mit Ahlul Kitab einigen, wenn es sich. Und auch wir morgen. Ja? Alhamdulillah, hier ist nie was passiert. Nie ist was Großes passiert, Alhamdulillah, und inshallah, dass auch nichts passiert. Ja? Aber ich sage euch was. Sollte irgendwann einmal irgendwas passieren, irgendeiner, der hat die Nerven verloren oder er hat den Verstand verloren oder seine Freundin hat ihn verlassen, ja? Und in Disco konnte er sich nicht mehr finden, was mache ich? Ich mache irgendwas. Ich plündere einen Kaugummiautomaten. Ja? Und dann wird er als Terrorist. Glaubt mir, die sogenannten offiziellen muslimischen Sprecher und Führer, sie werden uns alle, wallahi, opfern, damit sie gut dastehen. Er sagt, die sind es, die mit den langen Bärten und die herum auf der Straße gehen und CDs verteilen und irgendwelche Bücher und irgendwelche Korane und wir werden die was? Die Sündenböcke sein. Da sind sie, da. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, das. Warum? Um sich reinzuwaschen. Um die, dass die gut dastehen. Ja? Aber dann, Ahlul Kitab ist es wurscht. Ob Munafik oder Muslim oder so, ihr geht sehr alle drauf. Wallah. Deswegen, jedes Mal, wenn die Munafikin Muslime verraten haben, ja, und auf der Seite der Kuffar gekämpft haben, kamen sie eines Tages an die Reihe. Ja? Zum Beispiel dieser Kadyrov. Wenn er sein Spiel ausgespielt hat und die Russen brauchen ihn nicht mehr, sie werden ihn erledigen und bringen einen neuen. Immer ist es so. In den arabischen Ländern. Gaddafi, wer war Gaddafi? Er war der beste Mann der Welt. Er war unser größter Verbündeter, sagt der Westen. Ja? Ein Mann, der kämpft für Gerechtigkeit und wir unterstützen ihn. Und Gaddafi war wirklich eine super Person. Sie haben gesehen, Gaddafi kann nicht mehr die Islamisten in Schach halten. Ja? Er kann nicht mehr die Sache richtig kontrollieren. Und mit Petrol tut er jetzt auch spielen. Er will nicht mehr unser Spiel spielen. Sie wollen einen neuen. Wir erledigen ihn. Zusammen mit den Rebellen. Fertig. Sie erledigen ihren eigenen Mann. In Ägypten, sie erledigen ihren eigenen Mann. Und immer wird es so sein. Wallah, Saddam Hussein, wer war Saddam Hussein? Ja? Ach, Saddam Hussein, der irakische Dinar war stärker als der US-Dollar. Zu seiner Zeit. Er war wirklich eine Wirtschaftsmacht. Macht in jeder, eine Militärmacht und eine Wirtschaftsmacht, in jedem Sinne. Wer hat ihn unterstützt? Wer war? Amerikaner. Und dann hat er sein Spiel ausgespielt. Wir brauchen nicht mehr. Ja? Allah, wir greifen ihn an und beschuldigen ihn. Iran. Ja? Das ist alles nur ein Spielchen. Iran, also es gibt keinen Unterschied. Hukmen im Islam gibt es keinen großen Unterschied zwischen Obama und Ahmadinejad. Sie sind gleich. Gleiche Religion. Also Kufr. Hasbunallahu wa ni'mal la hawla wa la quwwata illa billah. Mit dieser Eigenschaft. Es gibt noch eine Eigenschaft, also die achtente, die zusammen mit der ist. وَهُوَ أَتَوَلِّ فِي الْقِتَالِ. Wenn Kampf beginnt, die Munafikin hauen jedes Mal ab. Ja? Wenn es zu Handgreiflichkeiten kommt, sind die Munafikin die Ersten, die wechseln. أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ. أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ النِّفَاقِ. Allah subhanahu wa ta'ala sagt, أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ نَافَقُوا يَكُولُونَ لِإِخْوَانِهِمُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَإِنْ أُخْرِجْتُمْ لَنُخْرِجَنَّ مَعْكُمْ. Allah subhanahu wa ta'ala sagt, seht ihr denn nicht, die الَّذِينَ نَافَقُوا, die den Nifaq haben, die Heuchler, als sie zu ihren Brüdern, den Ungläubigen von den Ahlul Kitab sagten, لَإِنْ أُخْرِجْتُمْ لَنُخْرِجَنَّ مَعْكُمْ لَنَخْرُجُنَّ مَعْكُمْ wenn ihr solltet ihr rausgeschmissen werden aus Medina, wir werden mit euch mitgehen. Der Prophet hat gedroht, die Juden aus Medina rauszuschmeißen. Was haben die Munafikin gesagt? Sie sind sofort zu den Leuten, haben gesagt, wenn ihr rausgeschmissen werden solltet, wir gehen auch mit euch mit. Wir verlassen diese Stadt. Ohne euch wollen wir hier nicht leben. Subhanallah. Aywa. Wala nuti'u fikum ahadan abada. Und wenn es sich um euch handelt, wir werden niemanden gehorchen. So haben die Munafikin den Juden in Medina gesagt, Banu Qaynuqa, genau das haben sie gesagt, Banu Qaynuqa, der erste Stamm, jüdische Stamm, den der Prophet herausgeschmissen hat aus Medina. Wenn, wir werden auf niemanden hören, wenn es sich um euch geht. Sollte zum Beispiel der Prophet befehlt, denen und sagt, okay, geht dort, umzingelt also ihre Häuser, Festungen, und gibt ihnen so und so viel Zeit, dass sie die Stadt verlassen. Das ist ein Befehl vom Propheten. Und was ist im Falle eines Befehls? Ta'a, Gehorsamkeit, Gehorchen. Ja, ihr Ladina Amenu, Atiu Allah wa Atiu Rasul. Man yuti Rasul faqat ata Allah. Der dem Propheten gehorcht, der gehorcht auch Allah. Gehorcht auch Allah. Die Munafikin sagten, wala nutiu fikum ahadan abada. Und wir werden abaden niemals auf irgendwen hören oder gehorchen, wenn es sich um euch handelt. So sagen sie zu ihren Brüdern, zu ihren Kuffar, sagen sie, Allah nennt die Ahlul Kitab und Munafikin, wie nennt er sie? Ikhwanihim, ihre Brüder, wie nennen sie? Allah nennt sie Geschwister. La hawla wa la quwwata illa billah. Geschwister in Religion natürlich. Aywa. وَإِنْ قُتِلْتُمْ لَنَنْصُرَنَّكُمْ. Und sollte man euch bekämpfen, wer ist der Mann, der euch bekämpfen sollte? Der Prophet und die Gläubigen. Solltet ihr bekämpft werden, لَنَنْصُرَنَّكُمْ. Wir werden euch helfen, wir werden euch unterstützen. Wer hat von Ahlul Kitab in Medina, mit wem haben sie jemals gekämpft? Ahlul Kitab, also die Juden in Medina, haben nie mit irgendwem gekämpft. Sie haben Palmen gehabt, Dachlung, und sie haben Waffen verkauft. Sie haben nie mit jemandem Krieg geführt. Wer hat Krieg geführt? Die Leute, die von denen Waffen gekauft haben. Und das sind wer? Aus und Hadrej, zwei Stämme in Medina. Wir verkaufen Waffen denen und die hauen sich die Köpfe ein. Kein Problem. Wir haben auch Verbandzeug. Auch verkaufen. Ja? Ihr könnt nicht zahlen. Auch kein Problem. Ihr könnt Kredite von uns nehmen. Aber ihr werdet das. Also zurückzahlen, aber das Dreifache. Sie haben mit niemandem gekämpft. Ja? Und die Munafikin, das sind ihre Brüder, sie sagen, sollte man euch bekämpfen, sollte die Gläubigen gegen euch, wir werden euch helfen. La haula wa la quwwata illa billah. Aywa. Wallahu yashhadu innahum lakadibun. Allah aber bezeugt, dass sie nicht richtige Lügner sind. Allah bezeugt, dass die Munafikin, dass die lügen nur. Ja, weil er hat sich schon vorher beschrieben, sie stehen auf der Seite und beobachten, was passieren wird. Ja, sie schwören und geben ihr Wort den Kuffar, dass sie sich auf ihre Seite stellen werden, ja, aber sie lügen nur. Wallahu yashhadu innahum lakadibun. Allah subhanahu wa ta'ala bezeugt, dass sie lügen. Allah bezeugt, dass sie lügen. لَإِنْ أُخْرِجُوا لَا يَخْرُجُونَ مَعَهُمْ. Sollten die Ahlul Kitab rausgeschmissen werden aus Medina, sie werden sicherlich mit ihnen rausgehen. Das hat sich auch später gezeigt. Der Prophet hat befohlen, dass Banu Qaynuqa rausgeschmissen wird. Sie wurden rausgeschmissen. Ja? Banu Nadir wurden aus Medina vertrieben. Banu Qurayza wurden getötet, alle. Der Prophet hat sie alle getötet. Wo waren die Munafikin? Sie haben gesehen, oh, jetzt geht es um unsere Haut. Stellen wir uns lieber unter die Flagge des Siegers. La haula wa la quwwata illa billah. Aywa. Hasbunallahu wa ni'mal wakeel. Wo sind wir stehen geblieben? Wala in qutilu la yansurunahum. Und wenn sollten die Kuffar bekämpft werden, sie werden ihnen sicher nicht helfen. Sie haben nur gelogen. Wala in nasaruhum la yuwallanna al adbara thumma la yansarun. Sollten sie sich aber dennoch auf ihre Seite stellen im Kampf gegen die Mu'minin, sie werden euch den Rücken kehren. Sie werden euch den Rücken kehren, also sie werden aus dem Kampf davonrennen, aber danach werden sie keinen Helfer mehr haben. Danach wird ihnen niemand mehr helfen können. Deswegen, diese Völker, diese sogenannten Muslime, diese Gruppierungen, die sich dem Islam zuschreiben, das ist die Ayah und die Bedeutung dieser Ayah im Koran. Sogenannte Muslime, die auf der Seite der Amerikaner gegen die Taliban kämpfen. Oder sogenannte Muslime, diese tschetschenischen Gruppen, die zusammen mit Russen gegen Muslime kämpfen. Oder Iraker, die gegen Muslime kämpfen. Oder Somalier, die gegen Muslime kämpfen, zusammen mit den Kuffar. Wenn die Muslime gewinnen, sie haben keinen Nasir mehr. Ihnen wird nicht verziehen. Sie werden gefangen, alle. Afghanen, Tschetschenen, Bosnier, Araber, Somalier. Und die werden das gleiche Gericht haben wie die echten Kuffar. Ihnen wird nicht verziehen. Versteht ihr, wie war das denn auf Sie? Auf Sie wartet. Wallah. Weil Allah subhanahu wa ta'ala sagt, sollten Sie sich auf Ihre Seite stellen, Sie werden Ihnen sicherlich helfen. Wenn ihr gewinnt, Sie werden davonrennen. Sie werden keinen Helfer mehr finden. Und weil Allah subhanahu wa ta'ala beschreibt das so präzise, dass wir sehr oft gesehen haben, überall dort, wo Muslime gewonnen haben, zum Beispiel in Afghanistan, als die Taliban gewonnen haben in Afghanistan, wo waren diese sogenannten Muslime? Alle sind ins Exil geflüchtet. Dieser Dustum ist nach Türkei geflüchtet. Die anderen in Frankreich, die vierten sind, überall sind sie geflüchtet. Warum? Weil sie können nicht unter den Muslimen leben. Auch morgen, wenn die Muslime in Tschetschenien gewinnen, glaubt ihr wirklich, Kadyrov wird in Tschetschenien bleiben? Nein, Wallah, er wird zu seinen Brüdern gehen. Brüder in der Region zu, nach Moskau wird er ziehen. Das gleiche gilt auch für Irak. Wenn die Muslime dort gewinnen, wo wird Nuri al-Maliki oder Iyad al-Lawi, wo werden sie flüchten? Zu ihren Brüdern. Und wo ist der tunesische Tagut geflüchtet? Zu seinem anderen Tagut-Bruder, zu dem saudischen König. Keiner wollte ihn haben. Seine gestrigen besten Freunde Europa, sie wollten Ben Ali nicht haben, also diesen Tunesier. Wer hat ihn aufgenommen? Der saudische König hat ihm Schutz gegeben. La hawla wa la quwwata illa billah. Hasbunallahu wa ni'mal wakeel. La hawla wa la quwwata illa billah. Die nächste Eigenschaft von den Munafikin ist At-tabu ala al-kulub fala yafqahun. Allah subhanahu wa ta'ala hat ihre Herzen versiegelt und sie verstehen gar nichts. Eine der Eigenschaften von den Munafikin, a'udhu billahi minash shaitani rajim, ist, Allah hat ihre Herzen versiegelt und sie verstehen überhaupt nichts. Wallahi ladim, wenn der größte Alim kommen würde, um einen Vortrag zu halten, Sheikhul Islam ibn Taymiyyah, Imam Ahmed, Imam Shafi kommt und gibt Vortrag, er würde wie ein Schaf gucken. Er wird nichts verstehen. Nicht. Sogar in seiner Sprache, ich rede nicht jetzt, kann ich Deutsch oder Arabisch, in seiner Sprache, er kommt von Türkisch, er redet Türkisch, Klartext. Ja, so. Er würde nicht verstehen, warum? Weil Allah hat die Herzen von Munafikin versiegelt. Er versteht gar nichts. Du kannst reden und reden und CD und Buch und komm Bruder, komm Dert, komm. Nichts. Er versteht gar nichts. La hawla wa la quwwata illa billah. So sind die Munafikin, hasbunallahu wa ni'mal wakeel. Allah subhanahu wa ta'ala sagt, وَمِنْهُمْ مَنْ يَسْتَمِعُ إِلَيْكَ حَتَّى إِذَا خَرَجُوا مِنْ عِنْدِكَ قَالُوا لِلَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ مَاذَا قَالَ آنِفًا. Und es gibt unter ihnen welche, die hören dir zu. Ja, Muhammad, die sitzen vor dir. Es gibt unter ihnen welche, sagt Allah subhanahu wa ta'ala, sie sitzen und hören, was du redest. Aber wenn sie rausgehen, fragen sie die Wissen haben, ماذا قال آنفا, was hat er gerade gesagt? Was hat er jetzt gerade gesagt? So reden sie mit dem Propheten zu Sallam. Also sie fragen, was hat der Prophet zu Sallam, was hat er jetzt gerade gesagt? Sie verstehen nichts, aber sie sind gerade dort gesessen und haben Ayat gehört. Die Worte des Propheten haben sie gehört. Sie gehen raus und fragen die mehr Wissen haben, ماذا قال آنفا, was hat er gerade gesagt? Wallahi, es gibt auch solche unter den Muslimen in unserer Zeit. Er kommt, hört sich einen Vortrag und schaut wie ein Schaf. Dann gehen sie los und sagen, was hat er gesagt? Er hat da irgendwas gesagt, was war da? Das habe ich jetzt nicht. Er hat irgendwas gegen die türkische Regierung gesagt. Oder tschetschenische. Ich glaube, er hasst Tschetschenen. Ich glaube, er versteht nicht. Er hat nur irgendwas gesagt. Er hat gegen Araber was gesagt. Er hat nichts verstanden. Er hat sich nur etwas aufgeschnappt. Und dann hat er, ich habe ihn gehört, Wallahi hat das und das gesagt. Er ist tough zu lügen, Allahu Akbar, wir waren alle dabei. Er hat etwas ganz anderes gesagt. Du hast aber nichts verstanden. Von wo kommt das? Allah hat sein Herz versiegelt, der versteht nichts. Welche Sura Sura zu Muhammad, aywa, barakallahu fikum. Wo sind wir stehen geblieben, barakallahu fikum? Aywa. Qutu lima qala, ماذا قال آنفا؟ أولئك الذين تبع الله على قلوبهم وإيش وأتبعوا واتبعوا أهواءهم واتبعوا أهواءهم الله سبحانه وتعالى sagt, das sind diejenigen, dessen Herzen Allah versiegelt hat, واتبعوا أهواءهم, und sie befolgen ihre Gelüste, ihre Triebe. Das befolgen sie. Hawa. Ein Sheikh gibt Vortrag und sagt, das ist halal, das ist haram. Nix. Er macht das ja nicht. Du kommst und sagst, mach das nicht, das ist nicht gut. Er macht was er will. Allahumma stan. Allahumma stan. Hasbun Allahu wa ni'mal wakeel. Wie lange ist? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Nächste Eigenschaft von den Munafikin. Und wie gesagt, viele dieser Eigenschaften sind, die Tat selber ist Kufr. Wenn du sie begehst, bist du Kafir. Wie zum Beispiel, dass du Kuffar gegen Muslime unterstützt. Dies Hawas. Aber das ist eine Eigenschaft von den Munafikin zusammen mit den anderen Eigenschaften, die sie haben. Das haben wir gesagt. Aber auf der anderen Seite habe ich auch gesagt, diese Eigenschaften, die wir hier erwähnen, nicht jede Eigenschaft muss zwangsläufig bedeuten, dass er ein echter Munafik ist. Sondern er ist ein Muslim, der eine große Sünde begeht. Versteht ihr mich, barakallahu fikum? Und das ist zum Beispiel diese eine, ist eine Krankheit sozusagen, eine Krankheit des Herzens. Fitnatun nafs, wa tarabbus, wa liqtiraru bil amani. Aywa, fitnatun nafs, er hat Fitna in seiner Seele. Er hat ein krankes Herz. Wa liqtiraru bil amani. Und die falschen Hoffnungen, die falschen Hoffnungen haben ihn sowas gebracht. Seine falschen Hoffnungen haben ihn betrogen. Inshallah, das wird schon. Und am Ende ist nichts geworden daraus. Diese falschen Hoffnungen. Ein Muslim guckt auf die Sache objektiv. Das ist so, meine Möglichkeiten sind so. Ich kann nicht fliegen. Kann man fliegen? Ja? Auf die Nase kann man fliegen. Genau. Ayo, Wallahi, das ist super, super gesagt. Wenn man eine Sache nicht, wie sagt man das, mit offenen Augen betrachtet, mit den Gesetzen Allahs und den kosmischen Gesetzen kann man auf die Nase fliegen. Ich könnte jetzt sagen, ich werde morgen inshallah nach Mekka fliegen. Ja, aber du findest kein Ticket. Kann Allah nicht machen, dass ich fliege in Luft? Das sind diese dummen Fragen von den Munafikin. Allah kann machen alles, dass ich auch fliege. Ja. Hasbun Allahu wa ni'mal wakeel. Deswegen diese falschen Hoffnungen, Hasbun Allahu wa ni'mal wakeel. Allah subhanahu wa ta'ala sagt, يَوْمَ يَرَى الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ يَسْعَى يَوْمَ تَرَى الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ يَسْعَى نُورُهُمْ بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَبِأَيْمَانِهِمْ بُشْرَاكُمُ الْيَوْمَ جَنَّاتٌ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا ذَلِكَ فَوْزُ الْعَظِيمِ. Allah subhanahu wa ta'ala beschreibt also zuerst die Gläubigen und sagt, an dem Tag wirst du die gläubigen Männer und die gläubigen Frauen sehen, wie ihr Licht vor ihnen geht, ihr Licht, Licht des Imans und der guten Taten erleuchtet ihnen den Weg nach vorne. Und auf ihrer rechten Seite wird das Licht sein. Bushrakumul yawma jannat. Heute ist die frohe Botschaft für euch, ist heute, dass die Gärten von Eden, tajri min tahtiha al-anhar, durch welche Becher fließen, khalidina fiha, ذلك الفوز العظيم. Dort werdet ihr für die Ewigkeit bleiben, und das ist der große Sieg. فوز العظيم, das ist der große Sieg. ينادونهم Alam nakun ma'hum. Allah subhanahu wa ta'ala erwähnt dann am Ende, also später in derselben Aya, yunadawnahum alam nakun ma'akum. Die Munafikin werden rufen und sagen, waren wir denn nicht mit euch mit? Die Mu'minin werden über Sirat gehen, über die Brücke. Und unter ihnen ist Jahannam. Allah subhanahu wa ta'ala wird ihnen den ganzen Weg erleuchten. Die Leute, die Mu'minin werden einfach über die Brücke gehen, problemlos. Dann werden die Munafikin kommen. Und dann wird Allah subhanahu wa ta'ala ihr Licht auslösen. Und sie werden in der Dunkelheit sein. Sie wissen nicht wohin. Wohin? Was glaubst du denn wohin? In Jahannam, wo Yadam Billah. Wenn sie die Mu'minin sehen, wie sie mit ihrem eigenen Licht, also mit ihrem eigenen Iman und Taten, die sie gehabt haben, mit ihrem Licht nach vorne gehen, die Munafikin werden versuchen, sich an die zu orientieren. Sich denen, wie sagt man das? Anzuschließen. Aber das geht ja nicht. Ihr wart in dieser Dunja nicht einmal mit uns. Wie wollt ihr dann Yawm al-Qiyamah mit uns sein? Und sie werden sagen, Alam nakun ma'akum, waren wir denn nicht mit euch mit? Subhanallah, qalu bala, walakinnakum fatantum anfusakum. Ihnen wird gesagt, ja, schon. Eigentlich schon, ihr wart in unseren Reihen. Walakinnakum fatantum anfusakum. Ihr habt euch selber in Fitna geworfen. Welche Fitna? Fitna des Kufrs. Ihr wolltet auf zwei Stühlen sitzen. Ihr wolltet mit Muslimen sein in der Moschee und mit den Kuffar in der Diskothek. Ihr wolltet, dass eure Freunde Muslime sind. Und ihr wolltet auch gleichzeitig das Kuffar und Fasaka und Mubtadi'a und Mushrikin, dass sie eure Freunde sind. Das geht nicht. Entscheide dich endlich. Entweder du bist mit Muslimen oder du bist mit Munafikin und mit Kuffar und mit Mushrikin und mit Mubtadi'a. Entscheide dich. Weil wenn du dich nicht hier entscheiden kannst, ja, inshallah, es wird, Yawm al-Qiyamah wird ganz für dich schlimm sein. Du wirst zu den Mu'minin sein, weil deine Freunde sind alle in Jahannam schon. Und du wirst dastehen. Ein Munafik wird dastehen. Er sieht da Licht. Und das ist die Wahrheit. Er wird mit denen gehen wollen, aber die Mu'minin werden weggehen. Er wird in der Dunkelheit bleiben und sagen, wer haben wir denn nicht mit euch mit? Nimmst uns mit, wir. Qalu bala, die werden sagen, oh ja, eigentlich schon. Walakinnakum fatantum anfusakum. Ihr habt euch selbst in Fitna geworfen. Ihr habt selbst diese Fitna verursacht. Ihr wusstet nicht mit wem. Deswegen haben wir gleich am Anfang des Vortrags über diese Loyalität geredet. Al-Wala, Wal-Bara und die Lossagung. Ich verstehe das nicht. La hawla wa la quwwata illa billah. Astaghfirullah, ich verstehe das sehr wohl. Einer der Schuyuch sagt zu seinen Schülern, Es ist unmöglich, dass Leute befreundet sind, die verschieden sind. Das ist unmöglich. Es muss immer irgendwas sein, das sie verbindet. Dann sagt der Sheikh, deswegen werdet ihr niemals finden, zum Beispiel eine Taube befreundet mit einer Krähe. Eine Taube ist befreundet mit Tauben und eine Krähe mit Krähe. Wisst ihr, was eine Krähe ist? Dieser schwarze Vogel, viele gibt es in Russland. Und auch hier, ja. Dieser schwarze Punkt heißt jetzt Krähe, Rabe. Krähe, Rabe. Angeblich so lange, wo du lebst. Angeblich, ja. Die Kuffar, wie sagt man das? Das erinnert sich an den Tod und dann irgendwas Horrormäßiges. Dieser Scheich sagt, ihr werdet niemals eine Taube und eine Krähe zusammenfinden. Gut, die gehen raus. Auf einmal sehen sie eine Taube und eine Krähe gemeinsam. Sie sagen, ja, Chef, sie sind zwei ganz verschieden, aber die sind zusammen. Er sagt, schaut ganz genau hin, ihr werdet sehen, da gibt es bestimmt einen Unterschied. Alle beide von den Vögeln, ein Fuß gebrochen, ein Fuß kaputt. Sie haben etwas Gemeinsames gefunden und sind zusammen. Deswegen, wenn du mit den Munafikin bist und mit Kuffar und mit Heuchlern und mit Fasaka und mit Mubtadi'a, du magst sie. Du hast dich bei denen gefunden. Dieser Freundeskreis gefällt dir. Halas. Was sagt der Professor? Al-Mar'u ma man ahab. Der Mensch ist mit dem zusammen, den er liebt. In welcher Welt? In beide Welten. In dieser und in der nächsten. Wie kannst du in dieser Welt mit jemandem befreundet sein, den du verabscheust oder verachtest oder hast? Geht nicht. Du bist hier befreundet mit jemandem, den du magst, den du liebst. Du, halas. Und in der nächsten Welt wirst du auch mit ihm sein. La haula wa la quwwata illa billah. Der Professor sagt, Al-Mar'u ala din Khalili. Der Mensch hat die gleiche Religion, den gleichen Glauben wie sein Khalil, wie sein Freund. Ist das nicht so? Ja. Allahu Mustan. Deswegen ein berühmtes arabisches Sprichwort: Wenn du dich über jemanden erkundigen möchtest, dann frage nicht über ihn, sondern frag, wer sind seine Freunde? Ja? Du willst wissen, wie ist er? Frag nicht über ihn. Wer ist? Sondern frag, mit wem gibt er sich herum? Mit wem? Ist er mit Dieben zusammen? Wenn er mit Dieben zusammen ist, dann ist er ein Dieb. Wenn er mit Junkies unterwegs ist, dann ist er auch ein Junkie. Ja, aber er rauft dich. Er ist mit Junkie. Er ist mit Junkies, er ist auch ein Junkie. Ja? Er ist mit Muftedia zusammen. Da ist seine Freunde, wir gehen fort, geh mal was essen, geh mal was trinken. Aber was? Bitte schön. Da sind deine Freunde, zieh Leine. Ajwa. Wallahi lazim. Die Leute hasbun Allahu wa ni'mal wakeel. Ajwa. Wo ist denn stehen? Ajwa, wa ish? Wa tarabbastum, wa rtabtum, wa garratkum ul-amani, hatta jai amrullahi, wa garrakum billahi al-gurur. Ja? Und ihr habt immer, wie sagt man das? Wie nennt man dieses Phänomen? Du weißt nicht, ob du es machen müsst oder nicht. Unentschlossenheit. Unentschlossenheit, aber das nennt man auch, es gibt ein anderes Wort. Esch? Nein, nicht Zweifel. Zweifel ist auch dazu in der Eier. Unsicher. Willst du es machen, willst du es nicht machen? Unentschlossenheit. Allah subhanahu wa ta'ala, die Mu'minin werden den Munafikin antworten. Ihr wart unentschlossen. Und ihr habt gezweifelt. Und die falschen Hoffnungen haben euch betrogen. Subhanallah. Hatta jaa amrullah, bis Allahs Entscheidung gekommen ist. Dann war es zu spät. Ihr habt die ganze Zeit gezweifelt und machen wir es nicht. Morgen machen wir es. Inshallah, ich bin noch jung. Es wird noch kommen, bis amrullah gekommen ist. Das ist amrullah, Allahs Entscheidung. Ist gefallen, du bist gestorben, dann kommst du irgendwann Qiyamah. Du siehst das alles. Wallah, ich wollte machen, ich wollte in Moschee gehen, ich wollte mit Brüdern sein, ich wollte Wir verlangen nicht von den Leuten, dass sie in die Moschee kommen. Wir verlangen auch nicht von den Leuten, dass sie nur mit Brüdern befreundet sind. Das verlangen wir nicht. Wir verlangen, dass die Leute die Religion komplett annehmen. Ja, ihr Ladina amen und khulufi silmi kafa. O ihr Gläubigen, wenn du glaubst, und khulufi silmi kafa, tretet in die Religion komplett ein, nicht nur ein Teil. Du hast von der Religion Bart genommen. Bart ist super. Ich nehme mir Bart vom Islam und alles andere. Aber der andere hat sich was genommen? Das Gebet. Ich werde beten, alles andere werde ich. Inshallah, es gibt Zeit. Der dritte, ich werde das. Nein, Allah will das nicht. Was ist das für eine? Wie nennt man das dann so? Unkomplett. Wenn du es unkomplett machst, komm, wir schlagen dir die Zähne raus. Nur hast du nur eine Zahl. Alle anderen sind raus. Und sagst du, ich habe diesen einen, Mashallah, Tabarakallah. Was soll das? Nein, du willst alle haben. Einer wird kaputt. Du rennst sofort zum Arzt, ihn reparieren. Er tut weh. Er ist nicht gut. Er sieht nicht gut aus. Es stinkt. Es ist dies, es ist das. Du kannst in der Nacht nicht schlafen. Du tust sofort reagieren, um deinen Zahn wieder in Ordnung zu bringen. Was ist mit deinen Taten? Was ist mit deinen Taten, Allah? Was ist mit deiner Religion? Alles ist deine. Der eine Zahn ist schwarz, der andere ist rausgefallen, der dritte. An ihm werden knabbern irgendwelche Bakterien. Ja. Allah muss sagen. Aber die Munafikin gehen und kaufen sich seine Dings. Seine. Ayo. Fertig. Ich meine Prothese im religiösen Sinne, nicht dass das haram wäre, aber ja, die Leute, das ist irgendwas anderes. Das ist natürlich halal und oft von Allah, bin ich ein Kind. Ich habe auch Blumen, wenn ich das hier nicht sage. Allah muss dann. Aywa, wa gharratkum billahi al-gurur. Und wenn es sich um Allah handelt, haben euch die verschiedensten Sachen reingelegt. Ja? Man kann dich reinlegen, wenn es sich um Geld geht. Ja? Jemand kommt, er kann gut reden, ist ein guter Händler und er legt dich rein und verkauft irgendwas, was kaputt ist. Oder er nimmt dir Geld weg. Und man kann dich reinlegen in menschlichen Sinnen. Aber wenn es sich um Allah handelt, wie kann man dich da reinlegen? Man darf dich da nicht reinlegen. Die Munafikin haben sich reinlegen lassen, wenn es sich um Allah handelt. Freunde, keine Ahnung, das sind so viele Sachen, subhanallah. Ich habe ehrlich gesagt manchmal total keine Lust, diese ganzen Sachen zu wiederholen. Wie sehr das war, Barakallahu fikum. Aber wallahi, as-sabiqun, as-sabiqun. Die Ersten sind immer die Ersten. Die, die verstehen, die verstehen. Die, die nicht verstehen, hasbunallahu wa ni'mal wakeel. La hawla wa la quwwata illa billah. Hasbunallahu wa ni'mal wakeel. Wollen wir hier stehen bleiben, inshallah, dann, ah? Ist schon irgendwie müde geworden, la hawla wa la quwwata illa billah. Aber auf jeden Fall, wir sind bis zum 20. Punkt gekommen. Ah? Wir haben noch bis 65 haben wir eigentlich. 20 haben wir erwähnt bis jetzt. 65 Eigenschaften von Munafikin, wir haben 20 erwähnt. Ja? Und das ist jetzt unser dritter Vortrag. Ja. Ja? Zusammen mit Juma. Juma ist vierter. Die Juma, wir haben zwei Vorträge über Munafikin gehabt. Ja. Aywa. Und die Juma, das ist dritter. Und das ist jetzt vierter. Aywa. Aywa. Sammeln Sie das. Wir können inshallah dann später über Munafikin halt Eigenschaften, dass die Leute sich circa ungefähr orientieren. Die nächste Eigenschaft ist sehr gefährlich. Die ist sehr gefährlich. Gehört zu also diese Eigenschaft ist sehr, sehr verbreitet. Auch unter uns. Al-Kessel fil Ibadat. Kessel, Al-Kessel fil Ibadat. Das bedeutet, wie nennt man Kessel? Kesslan, wenn jemand faul ist. Faulheit. Faulheit bei den Ibadat. Faul. Nicht im Gebet, sondern in Ibadat. In allen. In allen, wie sagt man das, Ibadat, allen gottesdienstlichen Handlungen. Kessel, ist einfach. Wie sagt man das? Kesslan ist faul, er kann nicht mehr, ist dies, ist das. Allahu Akbar. Und da haben wir alle ein Problem damit. Aber wir müssen wissen, dass es eine Eigenschaft der Munafikin ist. Und wir müssen diese Eigenschaft beseitigen von uns. Wallah. Hasbunallahu wa ni'mal wakeel. Wir sind mit Allah subhanahu wa ta'ala faul. Wir arbeiten für die Sache Allahs. Oder wir glauben, wir arbeiten für die Sache Allahs. Aber wir sind faul. Geh zu einem Chef und arbeite und bist faul. Was wird er sagen? Bauchschmerzen. Mach eine Kniege. Aywa. لا حول ولا قوة إلا بالله. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.